Es gibt Tage, da hat das Chaos die Macht. Und du hörst nur, wie dann der Teufel laut lacht. Du verkriechst dich, willst nichts und niemanden sehen. Und die Zeit, sie vergeht, doch der Wind hat sich längst schon gedreht. Wenn dein Spiegel sagt, du bist im Prinzip doch ein Optimist und du weißt auch, was du kannst, warum hast du dann Angst? Und dein Spiegel sagt, fang an, wer nicht losgeht, der kommt nicht. Und dein Motto heißt, ich bin mein eigener Hauptgewinn. Das ist Leben und das weiß keiner wie du. Es geht nirgends so wie auf dieser Welt zu. Mal dir nen Smiley, denn es gibt nichts, was nicht geht. Stell dir das Leben ein Bein, bleib ganz cool und geh bloß nicht drauf ein. Denn dein Spiegel sagt, du bist im Prinzip doch ein Optimist. Und du weißt auch, was du kannst, warum hast du dann Angst? Und dein Spiegel sagt, fang an, wer nicht losgeht, der kommt nicht an. Und dein Motto heißt, ich bin mein eigener Hauptgewinn.